Dies sind unsere Schlagzeilen. Mordprozess geht weiter, St. Michael sammelt weiter für Orgel und Steinkes Frauen dominieren Kreisliga. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Moritz. Für Montag wird ein erstes Urteil in dem Prozess um einen Mordversuch im Dezember 2014 in Nienburg erwartet. 4 der 5 Angeklagten aus Nienburg und Hoya können mit einem Freispruch rechnen. Das Verfahren gegen die zwei 52 Jahre alten Männer und ihre 25 und 33 Jahre alten Söhne wurde am Dienstagnachmittag von dem Verfahren gegen den mutmaßlichen Schützen abgetrennt. Der Prozess gegen den Gabsner geht gesondert weiter. Die Orgel in der St. Michaelskirche im Nienburger Nordertor muss restauriert werden. Zuletzt wurde die 50 Jahre alte Orgel vor 22 Jahren minimal saniert. 2016 soll nun ganz im Zeichen der Orgelrettung stehen, berichtet Pastor Marco Vogt. In diesem Jahr sind verschiedene Aktionen geplant. Wir haben Benefizkonzerte vor, wir haben verschiedene Aktionen vor, um die Menschen auch einfach zu beteiligen. Es gibt was im Kindergarten, die Konfirmanden sollen beteiligt werden und das wird uns das ganze Jahr einfach über begleiten. Wir haben jetzt auch zwei Maskottchen, das sind zwei kleine Orgelpfeifen und die wollen wir jetzt einfach auch immer mehr an die Öffentlichkeit bringen, dass die bekannt werden und dass das Thema Orgel einfach in unserer Gemeinde und darüber hinaus gut bekannt gemacht wird. Die Feuerwehr Nienburg ist am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Einsatz gerufen worden. Die Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in der Henriettenstraße wurde ausgelöst. In einer Halle kam es zu einer Rauchentwicklung. Einsatzkräfte erkundeten die Lage, brauchten aber nicht eingreifen. Der Rauch konnte entfernt werden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Frauenfußball-Kreisliga überwinterte SVBE Steimke auf dem ersten Tabellenplatz. Mit 5 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten stehen alle Anzeichen auf Wiederaufstieg. In der vergangenen Saison war die Mannschaft um Spielerin Lisa Laurin in der Bezirksliga ohne einen Sieg sang- und klanglos abgestiegen. Das Ziel der Mannschaft sei dennoch der Wiederaufstieg. Also ersten Platz halten auf jeden Fall, womit wir auch zwangsläufig wieder aufsteigen müssten in die Bezirksliga. Aber ich denke, der Wille ist da. Viele Verletzte, die letzte Saison verletzt waren oder im Ausland waren, sind wieder da und sind auf jeden Fall bereit, das nochmal zu versuchen. Das nächste Saisonspiel für die Steimkerinnen steht am 12. März an. Gegner ist dann der SSV Penningsee Mainsche. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.